Traumgedanken. Tag und Nacht durchstreift mich wie ein Kamm, rauschend meinen Kopf. Alles wiederholend stramm, unaufhörlich wie ein Tropf, mal ein Gedanke, mal ein Traum.